Achtung! Wir bringen Ihnen jetzt das Lied für Marie. Gesungen von den Hof- und Kammersängern, die Fechtbrüder. Darf ich mit, meine Herren? Eins, zwei, drei! Bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam. Ein kariertes Bauernkleidchen, einen hellen Schoß und ein breites Pantanröckchen, das beinahe so kurz. Und einen großen Zackenkragen und ein blonden Haar hat das Mädel mit den strahlend blauen Augen. Sie heißt Marie, Marie, ich bin verliebt in sie. Es gibt nur eine. Herr Kommissar, lassen Sie die anderen. Ich war's. Ah. Die anderen wissen nichts davon. Na also, da wären wir ja soweit. Wenn Sie ihn freigeben, will ich alles gestehen. Leb wohl, Marie. Du wirst ja nun glücklich sein. Herr Kommissar, ich bin soweit. Also ab. Ich hab's immer gesagt, das sind ganz heimtückische. Wissen Sie, was ich immer sage? Stille Wasser sind tief, sage ich immer. Na, also erzählen Sie mal die Geschichte. Steht da nicht schon alles da drin? Ja. Aber ich möchte es doch mal von Ihnen selber hören, wenn Sie nichts dagegen haben. Oh, bitte. Ich stand unten, die anderen oben. Da kam er, naja, da ist es eben passiert. Warum? Er hat das Mädel nicht in Ruhe gelassen. Sie lieben das Mädel? Nein. Doch. Ich hab das Mädel gern. Abführen! Marie, Marie, ich bin verliebt in sie. Es gibt nur eine, denn so ist keine wie die. Marie, Marie. Guten Tag, Peter. Armer Peter. Du weißt doch, Marie, dass ich alles nur für dich getan habe, damit du glücklich wirst. Und jetzt, jetzt wirst du doch glücklich. Nicht wahr, Marie? Was ist denn, Marie? Nun sag doch, dass du glücklich bist. Dann ist ja alles gut. Ja, ich bin sehr glücklich. Paul? Paul? Er hätte nie getan, was du für mich getan hast. Aber du liebst ihn doch. Nein, ich liebe ihn nicht mehr. Ihn nicht. Marie! Bitte, lassen Sie mich vor. Auf Wiedersehen, Peter.